von der Leinwand, gewissenlos und eiskalt. Taten werden oft verkannt, doch sie haben dafür bezahlt. Die weißen Uniformen, die verbergen all das Blut, die Zucht aus Lebensbornen, sie kocht hemmungslos vor Wut. Die Macht der Toten wird zu deiner Religion. In 10 Geboten setzt du Freiheit auf den Thron. Du hörst auf alte Reden und du bist hypnotisiert. Gott gibt euch seinen Segen, denn auch er hat es kapiert. Die neuen Fackelträger, die verschwören sich wie nie. Die Welt, die spielt am Kläger, doch du zwingst sie auf die Knie. Die Macht der Toten wird zu deiner Religion. In 10 Geboten setzt du Freiheit auf den Thron. Du kennst nur eine Liebe, Gehorsam und Disziplin. Bald schon in deiner Wiege jener Ritter nachts erschien. Die blutig kalten Schwerter, die richten einen Staat. Die Schwachen werden härter, sie erblühen in der Saat. Die Macht der Toten wird zu deiner Religion. Setzt du Freiheit auf den Thron. Du träumst von neuen Waffen und du wirst sie bald berühren. Das Land wird neu erschaffen und nur Einheit kann es führen. Die Friedensengel fliehen, die Toleranz zählt nicht mehr. Die unseren, die verstehen, wenn das Böse uns zerstört. Die Macht der Toten wird zu deiner Religion. In 10 Geboten grenzt du Freiheit auf den Thron.